Ofenknöpfen hier? Super. Und sofort bin ich hier. Sie rufen mich in der größten Not. Super Rudi, bitte, hilf uns doch. Ich krieg das super locker hin. Weil ich so super bin. Ist die Gefahr ganz groß, dann greif ich ein. Mit Volldampf geht's ins Abenteuer rein. Ist was gefährlich? Da ruft man mich. Spezialist dafür, ja, das bin ich. Und wenn ein Monster kommt, jag ich's bis zum Mond. Ich dreh voll auf, Bahn frei. Super Rudi kommt. Super. Sie rufen nach mir? Super. Sofort bin ich hier. Bin Super Rudi, Retter in der Not. Im Retten bin ich einfach super gut. Ich krieg das super leicht hin. Weil ich ganz einfach am supersten bin. Wenn man vom Dach runterfällt, mitten auf den Bauch, saus dich ran und fäng dich auf. Wenn viermal brennt, ja, der Koffer Feuer fängt. Oh nein. Keine Angst, ich lösch das mit links. Oh. Bin schneller als die Feuerwehr. Für Super Rudi ist gar nichts so schwer. Super. Man ruft nach mir? Super. Sofort bin ich hier. Super Rudi, Retter in der Not. Im Retten bin ich einfach super gut. Ich krieg das ganz locker hin. Weil ich ganz einfach super bin. Super. Wenn ein Gangster kommt und dich überfällt, hau ihn K.O. mit einem Wunderheld. Vom Käfer essen bin ich ziemlich schlau. Der Drache kriegt vor Angst in seinen Bau. Ich kann alles und noch viel mehr. Ja, für Super Rudi ist gar nichts zu schwer. Super. Sie rufen schon wieder nach mir. Super. Sofort bin ich hier. Super Rudi, Retter in der Not. Bin ich einfach super gut. Ich krieg das ganz locker hin, weil ich ganz einfach der superste bin. Naja, ist doch wahr. Ohne mich geht hier gar nichts, oder? Es gibt Momente, wo dieser Rabe ausnahmsweise mal recht hat. Ja, das sag ich doch. Dies ist so ein Moment. Ausnahmsweise. Super, super, genau. So, so, so, super. So, so, so, super. So, so, so, super. So, so, so, super. Super. Wo seid ihr denn? Fertig.